Die Schlachten waren geschlagen, Sieger und Unterlegene bestimmt. Der Krieg war zu Ende, der Friede geschlossen. Winston Churchill resümierte: 4 Jahre hindurch hatte Deutschland die 5 Kontinente der Erde zu Wasser, zu Lande und in der Luft bekämpft und in Schach gehalten. Die deutschen Heere stützten ihre wankenden Verbündeten, griffen auf allen Kriegsschauplätzen mit Erfolg ein, standen überall auf erobertem Boden und fügten ihren Feinden mehr als doppelt so viel Verluste zu, wie sie selbst erlitten. Zur Überwindung ihrer Stärke und ihres Wissens, zur Zähmung ihres Furors war es notwendig, die größten Nationen der Menschheit gegen sie ins Feld zu stellen. Überwältigende Bevölkerungsziffern, unbeschränkte Hilfsmittel, maßlose Opfer, die Blockade zur See. 50 Monate lang vermochte all dies nichts. Kleine Staaten wurden im Kampf zu Boden getrampelt, ein mächtiges Reich wurde in nicht wiederzuerkennende Bruchstücke zerschlagen. Nahezu 20 Millionen Menschen gingen zugrunde oder mussten ihr Blut vergießen, ehe dieser Schreckenshand das Schwert entrungen ward. Sicherlich doch, Deutsche, genügt das für die Geschichte. Hätte es genügt, so hätten wir unsere Sendereihe mit der Darstellung des Friedensvertrages abschließen können. Aber es genügte nicht. Der Wahn von 1914 war zwar zersprungen, die Warnung spürbar geworden, aber die Streitigkeiten waren nicht gelöst. Die Entscheidung wurde, jedenfalls von den Verlierern, nicht akzeptiert. Diese Entwicklung ist nicht die Regel. Anno 1815 etwa, nach dem Sieg über Napoleon, begann wirklich eine neue Ära. Die zu Beginn der Kriegsserie aufgeworfenen Probleme waren erledigt, zu den Akten gelegt. So war es auch 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Fragen von 1939 waren beantwortet, waren Geschichte geworden. Die Friedensordnung von 1919 hingegen war nur ein Provisorium und wurde nur als solches empfunden. Und darum müssen wir unsere Reihe mit einer Betrachtung fortsetzen, die über das eigentliche Thema, den Ersten Weltkrieg, hinausführt, und müssen fragen, wie es in Deutschland weitergegangen ist und welche Antworten die offenen Fragen gefunden haben. Dass entscheidende Probleme offen geblieben waren und nach Bewältigung drängten, wurde schon in Versailles bemerkt. General Smuts, der südafrikanische Premier, meinte bei Unterzeichnung des Vertrages: Der wahre Völkerfriede muss erst noch folgen und den Frieden der Staatsmänner verbessern. Smuts glaubte daran, er war Optimist. Recht behielten die Pessimisten, die in dem Frieden, der keiner war, schon damals den Keim zum nächsten Krieg entdeckten. Woran lag das? Welthistorisch betrachtet kann man folgende Antwort geben. Die Friedensordnung, die 1815 zu Wien etabliert worden war und die Welt 100 Jahre lang vor einem allgemeinen Krieg bewahrte, hatte sich überlebt. Das europäische Kleid, das der Welt übergestülpt worden war, erwies sich als zu eng. Neue Mächte wuchsen empor. Die USA, Japan, andere rüsteten sich im Hintergrund. Sie alle beanspruchten eine veränderte Stellung in der Welt. Die alte Ordnung geriet dadurch aus dem Gleichgewicht und war den Erschütterungen nicht mehr gewachsen, denen sie ausgesetzt war. Deutschland, zu neuer Reichsgröße zusammengewachsen, drängte stürmisch nach vorn. Es vermochte sich mit der ihm zugemessenen Rolle immer weniger abzufinden und forderte die Welt heraus, in der Annahme, in einer neuen Weltordnung neue Weltgeltung erringen zu können. Wie Ludwig de Hio, der Historiker, sagt: Deutschland traute sich zu, das festländische Gleichgewicht zu beseitigen, und das heißt, sich zur Vormacht Europas zu machen, und durch ein Weltgleichgewicht zu ersetzen, an dem es teil hätte. England und Deutschland, außerdem die USA und Russland, das sollten die Weltmächte der Zukunft sein. Dieses Unterfangen misslang. Deutschland wurde besiegt. Welche Aufgaben stellten sich danach den Friedensmachern von Versailles? Heute können diese Aufgaben nach einem halben Jahrhundert genau aufgezählt werden. Dabei muss man aber im Auge behalten, dass die Zeitgenossen, denen die Einzelfragen auf den Nägeln brannten, die Dinge nicht so klar erkennen konnten. Es stellten sich also 1919 folgende Aufgaben. Erstens. Die europäische Ordnung musste durch eine globale Ordnung ersetzt werden. Diese Aufgabe wurde von Wilson zugleich erkannt und missverstanden. Statt ein neues globales Gleichgewichtssystem aufbauen zu helfen, entwarf er sein utopisches Rezept vom Völkerbund, der den ewigen Frieden sicherstellen sollte, der aber von vornherein zu einem Machtinstrument der europäischen Siegermächte entartete. Zweitens. Die USA, deren Divisionen den Krieg entschieden hatten, mussten unweigerlich ihren Teil der Weltverantwortung übernehmen. Sie taten es aber nicht, sondern zogen sich enttäuscht über die Streitigkeiten und Ränke der europäischen Politik in eine neue Isolation zurück. Sie traten dem Völkerbund nicht einmal bei. Drittens. Die besiegte Sowjetunion musste sowohl wegen ihrer Größe wie wegen des gefährlich expansiven Charakters ihrer revolutionären Doktrin in das neue System einbezogen werden. Aber statt die Sowjetunion in die neue Ordnung einzubeziehen, schloss man sie aus ihr aus und verbannte sie hinter einen Kranz von Pufferstaaten. Man gewährte damit den Bolschewisten, auf deren Zusammenbruch man hoffte, die erforderliche Zeit ihrer Position zu konsolidieren. Viertens. Die europäischen Siegermächte, England und Frankreich, mussten lernen, ihren verminderten Rang anzuerkennen und sich mit einer entsprechend bescheidenen Stellung in der Welt abzufinden. Das Gegenteil geschah. Die Versailler Scheinordnung stellte Frankreich und England als Hauptsieger heraus und restaurierte die schon 1914 ausgehöhlte Vorkriegsordnung. Schließlich fünftens, die Siegermächte mussten zu den eigentlichen Verlierern, zu den Deutschen, ein neues Verhältnis begründen. Auch diese, die entscheidende und vordringlichste Aufgabe, die anderen hätten sich im Laufe der Jahre vielleicht von selbst gelöst, wurde nicht bewältigt. Ja, eigentlich nicht einmal in Angriff genommen. Die Alliierten suchten ihren Sieg auszukosten. Sie wollten die Niederlage des Gegners verewigen, statt Frieden zu schließen. Deutschland sollte zwar vor dem Bolschewismus bewahrt werden und in der westlichen Gemeinschaft verbleiben, aber als Macht zweiten Ranges, als Macht, deren wichtigste Funktion darin bestand, die bedrängte Lage der Sieger durch Zahlungen und Leistungen und nochmal durch Zahlungen und Leistungen zu erleichtern. All das war widersprüchlich und unmöglich. Clemenceau hatte in schrecklichem Zynismus geäußert, es gibt 20 Millionen Deutsche zu viel. Also, es wäre besser, sie existierten nicht. Der Satz ließe sich aber auch anders verstehen, nämlich so. Es gibt für die Versailler Lösung 20 Millionen Deutsche zu viel. Sie kann darum nicht von Dauer sein. Die Deutschen werden das bestehende System eines Tages sprengen. Der unversöhnliche deutschen Feind Jacques Bainville, der die berühmte Geschichte zweier Völker, des Französischen und des Deutschen, verfasste, drückte diesen dialektischen Zusammenhang so aus. Der Friede ist zu milde für das, was er an Härten enthält. Schroffer gesagt, entweder man musste die Kraft Deutschlands nach Clemenceaus Willen völlig zerbrechen, oder man musste sich mit dem neuen Deutschland versöhnen. Nur eins durfte nicht geschehen. Deutschland durfte nicht geknebelt und dadurch zu neuen Abenteuern gereizt. In den Deutschen durfte nicht der Wille zur Revanche geweckt werden. Gerade das aber geschah während der 10 oder 12 Jahre, die auf den Friedensschluss folgten. Die Verhältnisse waren zugegebenermaßen schwierig und paradox. Frankreich, das seinen Höhepunkt als europäische Vormacht schon 1815 überschritten hatte, war im Ersten Weltkrieg schrecklich geschwächt worden, stand aber als Sieger da, gefährdet und gerade darum ängstlich und auf Sicherheit erpicht. Deutschland hingegen, in stetem Aufstieg begriffen, hatte die ganze Welt herausgefordert und war sich während dieses Kampfes seiner Stärke erst recht bewusst geworden. Es vermochte seine Niederlage darum so wenig zu verstehen und zu bewältigen, wie Frankreich seinen Sieg. Das eine Volk wurde im Verhältnis zu seinen Kräften überfordert, das andere in unerträglichem Maße gedemütigt. Der Versailler Vertrag war als das Instrument geschaffen worden, mit dessen Hilfe diese widernatürliche Kräfteverteilung zementiert werden sollte. In der Politik aber pflegen sich auf die Dauer die natürlichen Schwergewichte gegen auch noch so listenreiche Konstruktionen durchzusetzen. So geschah es auch dieses Mal. Trotz aller Absicherungen und Paragraphen, trotz Kontrollen und Kommissionen, trotz amerikanischem Isolationismus und Cordon sanitaire im Osten, trotz Völkerbund und Entmilitarisierung, es dauerte nur wenige Jahre, bis sich grundlegende Veränderungen ergaben. Bis die USA sich als Weltmacht Nummer 1 etablierten und Großbritannien zwangen, auf seine Flottenübermacht zu verzichten. Bis die Sowjetunion im gleichen Jahr 1922 durch den Rapallo-Vertrag den Isolationsring durchbrach und nunmehr als gewichtiger Partner in der Weltpolitik akzeptiert werden musste. Bis Frankreich und England von ihren ersten Plätzen verwiesen wurden. Und bis schließlich Deutschland, der gefesselte Riese, zu neuen Taten und Untaten rüstete. Dass dies geschehen, dass also der Versailler Vertrag revidiert werden würde, darüber bestand von Anfang an kein Zweifel. Selbst seine Schöpfer waren sich darüber im Klaren. Die Frage war nur, von wem die Revision gefordert, verhandelt, erkämpft oder erzwungen werden würde, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form. Vorauszusehen war, dass sich die notwendigen Veränderungen nicht ohne Spannungen und Krisen würden verwirklichen lassen. Dass sie jedoch zu der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges führen würden, das ließen sich damals auch die größten Pessimisten nicht träumen. Hitler war ein historischer Unglücksfall, der sich überdies unter den unglücklichsten Verhältnissen ereignete. Wie es dazu gekommen ist, wie die unbewältigte Erbschaft des Ersten Weltkriegs den Zweiten aus sich hervortrieb, das und nur das soll im Folgenden dargelegt werden. Wir wollen also zeigen, dass die Warnung von 1919 nichts genützt hat, erneuten Wahn auslöste und den Untergang von 1945 nicht zu verhindern vermochte. Wir wollen hingegen nicht die Geschichte der Weimarer Republik oder der Zwischenkriegszeit skizzieren. Wie ist es also dazu gekommen? Es fällt uns Heutigen, die wir ganz im Lebensklima der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stehen, sehr schwer, uns in den Geist der Zwischenkriegszeit zu versetzen, ihre Paradoxe zu verstehen, ihre Sorgen nachzuvollziehen, ihre Leidenschaften zu erfühlen, ihren Vergnügungen Geschmack abzugewinnen. Zu verschieden sind die Zeiten, zu gegensätzlich ihre Probleme. Stellen wir sie kurz gegenüber. Nach 1945, totaler Zusammenbruch, totale Desillusionierung. Nach 1919, Niederlage, neue Illusionen. Nach 1945, harte Arbeit, steter wirtschaftlicher Aufstieg. Nach 1919, Arbeit und schmerzende Arbeitslosigkeit. Kurze wirtschaftliche Erholung mit Hilfe amerikanischer Milliarden, dann katastrophale Rückschläge im Gefolge der von Amerika ausgehenden Weltwirtschaftskrise. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Einbeziehung ins westliche Bündnissystem, Spaltung, Begrenzung der politischen Möglichkeiten. Nach dem Ersten, politische Isolierung, erfolgreiche Bemühungen um Annäherung an den Westen in der Ära Stresemann-Brüning, dann gewaltsame Expansion, Eroberung, Krieg. Unsere Generation machte die Erfahrung, zuerst waren alle arm, dann ging es für alle aufwärts. Das prägende Erlebnis unserer Väter war, die Armen werden ärmer, die Reichen reicher. Und der wichtigste Unterschied? Wir leben seit 20 Jahren in einer fast ununterbrochenen Ära der Konsolidierung, ohne Spannungen und Disharmonien. Das Bild der 20 Jahre nach 1919 war Revolution, Klassenkampf, Lynchjustiz, Straßenterror, Machtergreifung, Diktatur, Gleichschaltung, KZ, Krieg. Die turbulenten Zeiten begannen damals schon bald nach dem Waffenstillstandsangebot. Flottenmeuterei, Freikorps, Revolutionäre bekämpfen die Revolutionsregierung. Militärstreiks der republikanischen Schutzwachen setzen die Volksbeauftragten der Republik unter Druck. Mit einem Wort, Chaos. Und doch war der ganze Herrschafts- und Geistesapparat des Kaiserreichs erhalten geblieben. Verwaltung, Justiz, Universität, Kirchen, Wirtschaft, Generalität. Nichts hatte sich geändert. Die Zeit war voller Widersprüche. Es sei dem Autor, der bisher immer aus der Distanz zu berichten bemüht war, erlaubt, einen Augenblick aus der Reserve herauszutreten und sich der Zwischenkriegsjahre zu erinnern, wie er sie selbst erlebt hat, als Volksschüler, Gymnasiast und Student. Ihm fallen ganz zufällig und ungeordnet typische Szenen, symbolische Ereignisse, bezeichnende Anekdoten ein, die vielleicht geeignet sind, die Atmosphäre dieser Jahre zu verlebendigen. Der Vater kommt mit dem Wagen aus dem Kontor zurück. Die Windschutzscheibe ist zerschlagen. Der Chauffeur erzählt: Wir haben Glück gehabt. An der Kränkelstraße haben sie mit Steinen auf uns geworfen und wollten uns stoppen. Arbeitslose, die vor dem Arbeitsamt warteten. Aber ich habe Gas gegeben und wir sind nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Ich war 9. Inflation. Ich hatte einem Onkel ein paar Mark aus meiner Sparbüchse mitgegeben. Zum Spekulieren. Nach ein paar Wochen besaß ich plötzlich $12. Das war ein Vermögen. 1920, 22. Ich höre noch die entsetzte Stimme der Mutter, die im Nebenzimmer ihren Bekannten über den Theaterskandal vom letzten Abend berichtet. Und dann kam Feuerwehr und Polizei. Der eiserne Vorhang ging herunter. Es war ein Höllenspektakel. Wir waren froh, dass wir herauskamen. Es war ja auch nicht mit anzusehen, was da auf der Bühne vor sich ging. Abscheuliche, ganz schamlose Dinge. Ich begriff nichts, erfuhr aber später, man hatte Hinkemann gespielt, von Ernst Toller. Etwa 1926. Wir Wir hatten unverhofft Ferien. Schulfrei wegen Kohlenknappheit. 1928. Wir bringen für die armen Kinder von der Volksschule nebenan ein zweites Frühstückspaket mit, das wir beim Pförtner abgeben. Unverstehen, schlechtes Gewissen, Bedrücktheit. 1929. Die Eltern fahren zum Presseball oder Filmball nach Berlin. Sie haben Brigitte Helm und Willi Fritsch und Lilian Harvey gesehen. Es muss eine rauschende Nacht gewesen sein. 1930. Die Fabrik des Vaters wird geschlossen. Weltwirtschaftskrise. Die Geschäfte gehen schlecht. Die Villa, die im vorigen Jahr gebaut werden sollte, wird halbfertig verkauft. Doch davon hören wir Kinder nur ganz nebenher. Bald danach? Der König ist gestorben. Friedrich August II. Von Sachsen. Er wird als sächsischer General mit militärischen Ehren bestattet. Der Schulrat hat angeordnet, kein Schulfrei. Aber ab 11 Uhr fiel zufällig in allen Oberklassen der Unterricht aus. Wir strömten auf Rat der Lehrer zum Trauerzug. 1932. Der Vater mahnt, wenn du vom Club zurückkommst, fahr nicht über die Wiener Straße. Da marschiert die SA, Straße frei. Wenn da noch Rotfront dazukommt, kann immer ein Schuss losgehen. 1932. Zwei meiner Freunde haben an jedem Montag was vor und sagen nicht was. Sie tun sehr wichtig. Das ist streng geheim. Wir haben Dienst. Andere flüstern. Schwarze Reichswehr. Ich kann mir wenig darunter vorstellen. 1933. Hitler wird Reichskanzler. Fackelzüge. Später in Potsdam mit Hindenburg. Nationale Begeisterung. Aber wir kommen nach Oberprima und bereiten das Abitur vor. Das ist wichtiger. Soweit die erinnernden Impressionen des Autors, die veranschaulichen sollten, wie es damals zuging. In den Jahren des Zillemilieus und des rasenden Amüsierbetriebs, der politischen Richtungskämpfe und der Rivalitäten philosophischer Schulen, in den Zeiten, da Neureich und Raffke hochkamen, alte Exzellenzen Spitzendeckchen bei Bekannten verkauften und der Flaggenstreit die Gemüter zum Glühen brachte. Man kann sich schwer vorstellen, mit welchem Hass in jenen Tagen der Krieg im Kleinen geführt wurde, welche Unversöhnlichkeit und Feindschaft in Begriffen steckte wie die Junker, die Sozis, die Proleten, die Kommune, die Kapitalisten, die Rechten, die Linken. Lauter Feinde, lauter Verräter, ein Volk von Verrätern. Man stelle sich vor, dass es damals keine Ausnahme war, wenn einer seinen Lebenslauf folgendermaßen zusammenfasste. Mit 16 Jahren Kriegsfreiwilliger, mit 18 aktiver Leutnant. Somme, Flandern, Tankschlacht, Märzoffensive, Abwehrschlachten, Grenzschutz, Brigade Erhard, Kapp-Putsch, Oberschlesien, Schwarze Reichswehr, Ruhrkrieg, Feldherrnhalle. 4-mal verwundet, schwerkriegsbeschädigt. 6-mal verhaftet. 14 Gefängnisse des Staates von Weimar kennengelernt. Nicht vorbestraft. Bis 1925 Freikorps- und Wehrverbandsführer. Im Ruhrkampf Führer einer aktiven Sabotagegruppe. Bis 1923 oberster SA-Führer Westdeutschland. 1925 bis 28 Mitglied der Stahlhelm-Bundesleitung. Seit 1929 keiner Bewegung mehr angehörend. So ging es damals zu. In den wilden 20er Jahren, den Roaring Twenties, die auch die Golden Twenties waren. Nicht nur, weil zeitweise viel Geld verdient wurde, sondern auch, weil ein ungewöhnlich reges geistiges Leben herrschte. Es war die Zeit von Gerhard Hauptmann und Thomas Mann, von Rilke und Hofmannsthal. Die Zeit des George-Kreises und der Weltbühne. Von Richard Strauss und Furtwängler, von Reinhardt und der Rettberg. Von Kokoschka, Klee und Schmidt-Rottluff, von Slevogt, Nolde und von Gropius. Die Zeit des Bauhauses. Die Zeit von Jaspers und Spranger, Heidegger und Nikolai Hartmann und der Existenzphilosophie. Es waren aufregende und turbulente Zeiten. Aber die Aufregung schäumte nur an der Oberfläche. War Ausgelassenheit, Toberei, nicht tiefe Bewegung, nicht innere Wandlung, nicht wirkliche Revolution. Im Grunde ging alles so weiter wie vor dem Krieg. Die alten Schichten bestanden fort, die alten Parteien, die alte Prominenz und das alte Parvenütum. Der alldeutsche Verband, dessen extremistische Kriegszielpolitik so unheilvolle Wirkungen auf der innen- und außenpolitischen Szene ausgeübt und den Abschluss eines Verständigungsfriedens erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht hatte, existierte fort und propagierte bis nach Hitlers Machtübernahme die gleichen Ideen. Noch immer bestanden unüberbrückbare Klüfte zwischen den angeblich Wohlgesinnten und denen, die einst vaterlandslose Gesellen geschimpft worden waren, zwischen Industriebaronen und Proleten, zwischen Protestanten und Katholiken, Nationalisten und Internationalisten, Bürgerlichen und Sozialisten. Die Radikalen hatten auf beiden Seiten an Boden gewonnen. Die Mitte wurde immer schwächer, bis sie dann den Bau der Nation am Ende nicht mehr tragen konnte. Dieser Vorgang dauerte 14 Jahre. Er begann gleich nach dem 9. November 1918. Das Pendel der Radikalisierung schlug erst nach links. USPD, Spartakusbund, Kommunisten bekämpften mit Liebknecht und Rosa Luxemburg, aber ohne straffe und einheitliche Führung, die neue Republik. Nieder mit den Sozialpatrioten, den Blutsozialisten, den Henkersknechten. Nieder mit Scheidemann, Ebert und Noske. Die Regierung wurde bald darauf aber erfolglos für abgesetzt erklärt. Während dieser Zeiten stützten die Bürgerlichen, geängstigt durch die Gefahr der Bolschewisierung, die Republik, ihre sozialdemokratischen Führer und die Weimarer Koalition. Das war 1918-19. Danach, als die Gefahr fürs Erste abgewendet war, verspürte man wieder Lust, die alte, bessere Zeit zurückzuholen. Man träumte erneut von Deutschlands Glanz und Gloria. Die Operationen der Freikorps, der Baltikumer, die auch nach der Niederlage erfolgreich im Osten operierten, regten zu neuer Hoffnung an. Man erhob wieder den Kopf, fühlte national und wählte deutsch-national. Auf diese Seite schlug nun das Pendel der Radikalisierung um. Den ersten gescheiterten Versuch, die Lage zu wenden und die alte Ordnung wiederherzustellen, bildete der Kapp-Putsch. Die politische Bedeutung des Unterfangens war gleich null. Es war aber bezeichnend für den Geist, der damals herrschte. Darum berichten wir darüber. März 1920. Es geht um die Demobilisierung des Heeres. 200.000 Mann sind noch aktiv, nach dem Versailler Vertrag 100.000 zu viel. Zu ihnen gehört ein Freikorps, die Marinebrigade Erhard, die in dem Truppenlager Döberitz bei Berlin Dienst tut. Es sind 6.000 Mann. In ganz Berlin stehen außerdem nur noch 3.000. So sind die Machtverhältnisse. Die Marinebrigade gehört zum Befehlsbereich des Generals von Lüttwitz. Er wendet sich entschieden gegen die Auflösung. Gegenüber seinen Offizieren äußert er sich ziemlich unverblümt. Es wäre natürlich schön, wenn wir die Sache auf legalem Weg beibiegen könnten. Wenn es aber nicht geht, naja, es gibt ja noch andere Wege. Gewalt, Herr General? Auch das ist ein Weg. Der Chef der Heeresleitung, General Reinhardt, der treu zur Republik steht, erfährt von diesen Reden. Er nimmt an, dass es sich um Aufschneidereien im Offizierscasino handelt, bittet aber Lüttwitz sicherheitshalber zu sich. Exzellenz, ich muss die Frage an Sie richten, ob Sie fest auf dem Boden der Verfassung stehen und gewillt sind, Ihren Diensteid zu halten. Lüttwitz entgegnet hochmütig: Meine bisherigen Dienste werden das wohl bewiesen haben. Reichswehrminister Noske möchte Lüttwitz verabschieden, findet aber keinen rechten Anlass. Er ist ein altgedienter und renommierter Offizier. Man weiß schließlich nichts Genaues. Wer aber Genaues weiß, sagt es nicht. Angehörige der Rechtsparteien bitten Lüttwitz, von einem etwa geplanten Streich abzusehen, bis sie das gemeinsame Anliegen im Reichstag verfochten und hoffentlich durchgesetzt haben. Lüttwitz geht darauf ein, erklärt ihnen aber gleich, er halte wenig von diesem parlamentarischen Hin und Her. Sie sollten nicht vergessen: Angesichts der bevorstehenden Massenentlassungen ist die Stimmung bei der Truppe sehr gefährlich. Das muss auch der Regierung beigebracht werden. Auflösung der Freiwilligen heißt der Bolschewisierung Tür und Tor öffnen. Da machen wir nicht mit. Wenn aber die Entente darauf dringt? Der Gehorsam gegenüber der Entente kann nicht bis zum nationalen Selbstmord reichen. Und wenn die Regierung anders entscheidet? Sie wird sich richtig zu entscheiden lernen müssen. So dachten, so sprachen damals Generäle. So war es um die Treue zu Regierung und Staat bestellt. Einige Tage nach den Gesprächen, die wir eben mitgeteilt haben, erscheint General von Lüttwitz zusammen mit dem ostpreußischen Generallandschaftsdirektor Kapp beim Reichspräsidenten. Noske ist bei dieser seltsamen Unterhaltung zugegen. Die beiden Besucher, die auf ihren eigenen Wunsch von Ebert empfangen werden, stellen unverfroren Forderungen. Angesichts der bedrohlichen Lage sei es unbedingt notwendig, die sofortige Auflösung der Nationalversammlung zu verfügen, Neuwahlen zum Reichstag auszuschreiben und eine Regierung von parteineutralen Fachministern zu bilden. Präsident Ebert antwortet: Diese Forderungen sind von den Deutschnationalen in der Nationalversammlung bereits vorgebracht und abgelehnt worden. Wozu also sie wiederholen? Kapp lässt sich damit aber nicht abspeisen. Es ist klar, es handelt sich um die Vorbereitungen eines Ultimatums, um eine Verschwörung. Noch aber werden die Formen gewahrt. Lüttwitz meldet sich zu Wort, seinerseits mit Forderungen, die seinen, den militärischen Bereich betreffen. Die Entlassungen sind sofort einzustellen. General Reinhardt ist abzulösen und durch den verabschiedeten General von Wrisberg zu ersetzen. Noske fährt dazwischen und weist den General scharf zurecht. Ihres Amtes, Herr General, ist es nicht, Forderungen zu stellen, sondern Befehle auszuführen. Pronunciamentos von Offizieren werde ich mit aller Schärfe begegnen. Die Auflösung der Marinebrigade wird in der Weise durchgeführt, die ich angeordnet habe. Lüttwitz entgegnet. Ich habe nur warnen wollen, ehe es zu spät ist. Die Verantwortung für die Folgen werden jetzt nicht auf mich fallen, Herr Minister. Kapp und Lüttwitz gehen. Ebert ist besorgt. Gefährliche Leute, die zwei. Wer weiß, was sie vorhaben. Noske ist zuversichtlich. Sie werden es nicht wagen. Am nächsten Morgen verfügt Minister Noske die Entlassung des Generals von Lüttwitz und ersucht um Verhaftung der Verschwörer, soweit sie bekannt sind. Doch es ist schon zu spät. Kapp und Lüttwitz sind gewarnt worden und schlagen sofort zu. Die Marinebrigade marschiert gegen Berlin. Die Regierung erhält ein Ultimatum zugestellt. Der sozialdemokratische Reichswehrminister Noske berät mitten in der Nacht mit den Generälen. Er will das Ultimatum ablehnen. Mit Prätorianern kann man nicht verhandeln. Die Reichswehr wird die Republik verteidigen. Gegen wen immer. General von Seeckt, Chef des Truppenamtes, das an die Stelle des aufgelösten großen Generalstabes getreten ist, ist nicht einverstanden. Es kann doch keine Rede davon sein, dass man Reichswehr gegen Reichswehr kämpfen lässt. Truppe schießt nicht auf Truppe. Haben Sie, Herr Minister, etwa die Absicht, eine Schlacht vor dem Brandenburger Tor zu dulden zwischen Truppen, die vor anderthalb Jahren Schulter an Schulter gegen den Feind gefochten haben? Noske warf erregt ein, Meuterer seien Meuterer. Ja, wollen Sie denn die Anführer der Verschwörung schützen? Keineswegs. Aber ich weiß die tragischen Folgen, die der Kampf mit der Waffe haben würde. Und vielleicht weiß ich es allein. Gegen von Seeckt kann auch Noske nichts ausrichten. Verzweifelt sagt er, diese Nacht bedeutet den Bankrott meiner Tätigkeit und meines Vertrauens zum Offizierskorps. Ich habe Deutschland mit Hilfe der Offiziere wieder aufrichten wollen. Der Treubruch macht jetzt alles zunichte. Die Reichswehr bleibt also neutral und sieht den kommenden Ereignissen zu. Die Regierung kann die Verschwörer nicht bekämpfen. Sie beschließt, sich nach Dresden abzusetzen und den Putsch sich totlaufen zu lassen. Was nachher kommt, ist mit ein paar Worten berichtet und eher skurril. Kapp, ein völliger Dilettant, besetzt Berlin und ernennt sich zum Reichskanzler, Lüttwitz zum Reichswehrminister. Die SPD, die sozialdemokratischen Mitglieder der Reichsregierung und Friedrich Ebert, der sozialdemokratische Reichspräsident, erlassen darauf einen Aufruf. Arbeiter, Genossen, der Militärputsch ist da. Die Marinedivision Erhard marschiert auf Berlin. Wendet jedes Mittel an, um diese Wiederkehr der blutigen Reaktion zu vernichten. Streikt, legt die Arbeit nieder, schneidet dieser Militärdiktatur die Luft ab, kämpft mit jedem Mittel um die Erhaltung der Republik, lasst alle Spaltung beiseite. Es gibt nur ein Mittel gegen die Rückkehr Wilhelms II., die Lahmlegung jedes Wirtschaftslebens. Keine Hand darf sich mehr rühren, kein Proletarier der Militärdiktatur helfen. Generalstreik auf der ganzen Linie. Proletarier, vereinigt euch! Der Streik wird von jedermann befolgt, vom Staatssekretär bis zum Lokomotivführer. Kapp regiert im luftleeren Raum. Nach 4 Tagen erkennt er die Aussichtslosigkeit seines Unternehmens und flüchtet ins Ausland. Und die anderen Verschwörer? Ihr Schicksal ist aufschlussreich. Etwa 700 Personen, die am Putsch beteiligt waren, wurden verhaftet. Bei 270 von ihnen wurde das Verfahren eingestellt oder erledigte sich auf andere Weise von selbst. Bis 1922 wurden 400 amnestiert. Nur ein einziger verbüßte eine Strafe. 5 Jahre Festungshaft. Das war typisch für die Justiz jener Tage, die selbst Verschwörer laufen ließ, wenn sie nur national waren. Als unmittelbare Reaktion auf diese Unruhen von rechts schlug das Pendel der Radikalisierung jetzt nach links. Kommunistischer Aufstand im Ruhrgebiet. Rote Armee aufgestellt. Reichswehr stellt Ordnung wieder her. Armin Mohler kommentiert in seinem Buch Die konservative Revolution. Eine groteske Situation. Eine sozialdemokratische Regierung schlägt erst den Kapp-Putsch durch einen Generalstreik nieder und lässt dann den durch diesen Streik mitentflammten Aufstand durch Truppen niederschlagen, die während des Kapp-Putsch-Versuchs zumindest nicht auf Seiten der Regierung standen. Irrungen, Wirrungen. Das Reich wird vom Fieber geschüttelt. Krisenjahr 1923. München. Hochverrat in Bayern. Generalstaatskommissar Kahr widersetzt sich den Anordnungen der Reichsregierung, plant Abspaltung von Bayern und Wiedereinführung der Monarchie. Dresden. Kommunistische Regierungen in Sachsen und Thüringen widersetzen sich offen den Weisungen der Reichsregierung. Proletarische Hundertschaften gebildet. Reichswehr marschiert ein. München. 8.9. November 1923. Kahr lenkt gegenüber Berlin ein. Wird von Hitler und Ludendorff mit vorgehaltener Pistole zur Mitwirkung am Putsch gezwungen, vermag aber Reichswehr und Polizei gegen die beiden Putschisten zu alarmieren. Der Zug zur Feldherrnhalle läuft bei der ersten Gewehrsalve, die die Polizei abgibt, auseinander. Hitler, flüchtig, wird bald verhaftet und zu einem Jahr Festungshaft verurteilt. Weitere Unruheherde des Krisenjahres 1923. Separatistische Bewegungen im Westen. Ausrufung der Rheinischen Republik und des autonomen Pfalzstaates. Das Pendel der Radikalisierung schlägt wild aus. Das Reich ist vom Zerfall bedroht. Die Staatsautorität ist gering. Den einzigen ernstzunehmenden Machtfaktor stellt die Reichswehr dar. Sie stützt diesen Staat aber halben Herzens. Ihren Chef und Gründer, den General von Seeckt, skizziert Golo Mann mit ein paar meisterlichen Strichen. Kühl und dreist, kultiviert, gescheit bis zu einem gewissen Grad, aber letztlich politisch unwissend. Der Mann hielt den kommenden Krieg zwischen England und Frankreich für eine sichere Sache. Hochmütig und von abgründiger Frechheit im Verkehr mit den neuen demokratischen Politikern. Treue empfand er nur für seinen König, und wenn er von der Abdankung Wilhelms II. Sprach, so konnten ihm hinter dem Monokel, das sein starres Gesicht kontrollierte, die Tränen kommen. Ein schöner Zug, die Treue. Aber sollte Republik sein, dann hätte ein solcher wie Seeckt nie ihr General sein dürfen. Zu sehr verachtete er seine neuen Auftraggeber, um auch nur eindeutig gegen sie Stellung zu nehmen, so dass sie gewusst hätten, mit wem sie es zu tun hatten. Nicht einmal das verdienten sie in seinen Augen. Sie, deren ganze Macht ja auf dem Treuebruch vom November 1918 beruhte. Man ging mit ihnen um. Man half ihnen sogar gelegentlich. Man tat zunächst nichts gegen sie. Dazu war von Seeckt zu klug. Aber man war nie einer von ihnen, obgleich man doch von eben dieser Regierung ernannt worden war, von ihr seinen Sold empfing. Drohte ihnen Gefahr von der extremen Rechten, den Freikorps, Teilen der Armee selbst, so ging ein schadenfrohes, sphinxisches Lächeln über das eiserne Gesicht. »Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr«, sprach dann das Orakel, oder »Die Reichswehr steht hinter mir«, was nicht erklärte, wo das Orakel selber stand. Sein Hauptziel war, die Einheit der Reichswehr zu erhalten und sie zu einem Elitekorps zu schmieden. Sie sollte sich aus der Politik heraushalten und nicht Partei ergreifen, wobei allerdings die Republik selbst für ihn ebenso Partei war wie die Radikalen von links oder rechts. Ein Staat im Staate. Der Armee war man also nicht sicher. Das Volk war gespalten, die Regierung schwach. Woran lag das? Ein Zeitgenosse schrieb: Es gab damals wenig Weisheit in Deutschland und die konnte sich nicht durchsetzen. Wenn sie sich aber auch im Innern hätte durchsetzen können und die Weisheit eines Gottes gewesen wäre, so hätte sie doch versagt gegenüber der Bosheit und Leidenschaft der Außenwelt. Im Umgang mit der Außenwelt ging es vor allem um die Reparationen. John Maynard Keynes, der führende Nationalökonom der Zeit, hatte schon in Versailles festgestellt: Die Reparationsforderungen werden nicht erfüllt werden, weil sie nicht erfüllt werden können. In diesen wenigen Worten ist die Geschichte der leidigen Reparationsfrage, die die ganze Weimarer Ära vergiftet hat, enthalten. Die Geschichte ist lang und endet, als es zu spät ist. Juli 1932. Konferenz zu Lausanne. Vereinbarung über das Ende der Reparationen nach einer ein- und letztmaligen Abschlusszahlung von 3 Milliarden Mark. Aber das half nichts mehr. Hitler war ausgezogen, den Versailler Vertrag, oder wie er sagte, das Diktat, das Schanddokument zu zerfetzen, die Reparationszahlungen einzustellen und die Versklavung durch das Ausland zu brechen. Er ließ sich, wie die Dinge lagen, auch durch den Erfolg von Lausanne, der Brüning galt und den Papen einheimste, nicht mehr aufhalten. Wie es dahin gekommen ist, wollen wir nicht im Einzelnen nacherzählen. Wir begnügen uns damit, ein paar typische Verwicklungen zu beleuchten, die den Kern der Auseinandersetzung deutlich werden lassen. Gleich nach der Ratifizierung nahm die interalliierte Reparationskommission ihre Arbeit auf und stellte fest: Deutschland hat seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Sowohl die Kohlelieferungen wie die Wiedergutmachungsleistungen sind zu niedrig. Worauf die Deutschen entgegneten: Wir haben unser Bestes getan. Wir sind bis an die Grenzen des Möglichen gegangen. Dieser unfruchtbare Dialog zieht sich wie ein Refrain durch die Unterhandlungen der nächsten Jahre. Der fortgesetzte Widerstand der Deutschen ließ die Alliierten am guten Willen der Deutschen zweifeln, worauf die Alliierten das sogenannte Londoner Ultimatum vom Mai 1921 erließen. Die deutsche Regierung hat die Reparationsschulden sofort anzuerkennen, sonst wird das ganze Ruhrgebiet besetzt. Nun wiederholten sich die Vorgänge von 1919. Die Deutschnationalen verlangten die Ablehnung des Ultimatums. Sollen sie einmarschieren? Besonderere Kreise verwiesen auf die bevorstehende Abstimmung in Oberschlesien. Polnische Freischaren sind im Begriff, vollendete Tatsachen zu schaffen. Wir können uns unter diesen Umständen keinen Konflikt mit der Entente leisten. Sonst wird das Ruhrgebiet besetzt und wir verlieren das oberschlesische Industriegebiet obendrein. Die neue Regierung machte sich diese Argumente zu eigen, bekundete ihre Bereitschaft zu zahlen. Reichskanzler Wirth erklärte: Deutschland muss den ernsten und entschlossenen Willen zeigen, die einmal übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. Erfüllen. Dieses Wort wurde zu einem neuen Symbol der Uneinigkeit, wie 1919 unterzeichnen. Erfüllungspolitik erschien den einen als das Gebot der Vernunft, den anderen als schmählicher Verrat an der nationalen Sache. Erfüllungspolitiker, das waren Leute, die den Rücken ehr- und gesinnungslos vor den Siegern krümmten, waren diejenigen, die am 9. November dem Kaiser die Treue gebrochen und damit alles Unheil verschuldet hatten. Den Erfüllungspolitikern selbst erschien ihre Politik hingegen als die beklagenswerte Folge eben der großmäuligen, verantwortungslosen Haltung, die ihre Gegner auch jetzt wieder an den Tag legten. Die Deutschnationalen zogen alle Register, um die Männer herabzusetzen, die sich mit dem 9. November und der Republik identifizierten und ihre Erfüllungspolitik zu hintertreiben. Ihre verwerflichste und zugleich erfolgreichste Waffe bildete die Dolchstoßlegende, über die eine kurze Zwischenbemerkung eingeschaltet werden muss. Geprägt wurde der Begriff Dolchstoß von Hindenburg. Im Herbst 1919 gab der Feldmarschall vor einem Ausschuss der Nationalversammlung zu Protokoll: Ein englischer General sagt mit Recht, die deutsche Armee ist von hinten erdolcht worden. Wo die Schuld also liegt, ist klar erwiesen. Die Parole vom Dolchstoß war natürlich unsinnig. Ludendorff selbst hatte den Krieg als verloren bezeichnet und in überstürzter Hast um Waffenstillstand ersucht. Aber die Parole zog. Die Niederlage, sich einzugestehen, erforderte einen Wahrheitswillen, der bei den nationalbewussten Kreisen nicht vorhanden war. Vielleicht angesichts der tatsächlichen Kräfteverteilung in Europa auch nicht vorhanden sein konnte. Also Dolchstoß. Wer ihn geführt hatte, das änderte sich je nach Bedarf. Die Heimat, die Juden, die Kriegsgewinnler, die Roten, die Sozis, die Kommunisten. Verräter auf jeden Fall. Gesindel, wie es im Weimarer Staat zur Macht gekommen war. Die Parteien der Nationalversammlung von 1919 hatten einander während der dramatischen Debatte um Unterzeichnung oder Nichtunterzeichnung des Versailler Vertrages zugebilligt, dass sie ihre jeweilige Entscheidung aus lauteren Motiven gefasst hätten. Dieses in der Stunde der nationalen Not gegebene Toleranzversprechen war inzwischen vergessen. Zum Unglück für die Republik und diejenigen, die für sie eintraten, haben die Alliierten diesen Zusammenhang nicht erkannt. Sie honorierten die Erfüllung ihrer Forderungen keineswegs mit Entgegenkommen. Erst gegenüber den unverschämten Gewaltandrohungen eines Hitler gaben sie nach. Und das war zum falschen Zeitpunkt die falsche Politik gegenüber dem falschen Partner. Während der Weimarer Zeit hielt vor allem Frankreich beharrlich an seinem Kurs fest, die Deutschen zu demütigen. Das wird bei der nächsten Krise wieder deutlich, 1923. Poincaré, der Unerbittliche, wird Ministerpräsident und treibt offen zum Bruch. Er erklärt: Deutschland ist mit den Kohle- und Holzlieferungen im Verzug. Angesichts dessen werden wir das Ruhrgebiet besetzen, um endlich produktive Pfänder in die Hand zu bekommen. Die Engländer protestieren. Den Deutschen war mit dem Zwist der Alliierten jedoch nur wenig geholfen, denn Frankreich setzte seinen Willen durch. So begann der Ruhrkampf, die Besetzung des Ruhrgebiets und der passive Widerstand, der Höhepunkt in der Auseinandersetzung um die Reparationen. Der britische Historiker Basil Collier skizziert die Vorgänge in seinem Buch »Siege, die keine waren« mit folgenden Worten: Am 11. Juni 23 zogen Poincarés Schuldeintreiber, von französischen und belgischen Truppen geleitet, ins Ruhrgebiet ein. Die deutschen Direktoren des Ruhrkohlensyndikates hatten sich nach Hamburg abgesetzt. Poincarés Abgesandte mussten also mit örtlichen Behörden und untergeordneten Beamten verhandeln, die wahrheitsgemäß behaupten konnten, sie verständen nichts von Völkerrecht und seien nicht befugt, irgendjemandem irgendetwas auszuhändigen. General de Gutt sah sich alsbald genötigt, Verstärkungen anzufordern. Binnen kurzem lagen 100.000 Soldaten im Ruhrgebiet, während eine feindselige Bevölkerung jede ihrer Bewegungen beobachtete und eine unfreundlich gestimmte britische Rheinarmee ihre Verbindungswege beherrschte. Fast die gesamte arbeitende Bevölkerung gehorchte bereitwillig den Befehlen aus Berlin, lieber die Arbeit auf unbestimmte Zeit niederzulegen, als für die Eindringlinge zu arbeiten. Deren Ausspruch, sie hätten das Recht auf ihrer Seite, wurde in einer britischen Note scharf kritisiert. Die Deutschen verbreiteten die Note Land auf, Land ab. Selbst als 100.000 Menschen ausgewiesen und über 2.000 bei Zusammenstößen mit den Besatzungstruppen getötet oder verwundet worden waren, lagen die produktiven Pfänder immer noch in weiter Ferne. Das ganze Unternehmen war für Frankreich wirtschaftlich gesehen ein Schlag ins Wasser. Mit Bajonetten ließen sich keine Kohlen graben. Trotzdem mussten am Ende die Deutschen nachgeben. Die Lage im Reich war unhaltbar geworden. Der Kurs der Mark sank ins Bodenlose. Streiks erschütterten das Wirtschaftsleben. Die Anhängerschaft der Radikalen wuchs in alarmierendem Ausmaß. Die Wirren erreichten einen neuen Höhepunkt. Nach 9 Monaten gab darum die neue Regierung Stresemann den passiven Widerstand auf und erfüllte damit die französische Vorbedingung für neue Verhandlungen. Der Tiefpunkt war überwunden. Das nächste Jahr brachte eine Wendung. Linke Regierungen in Frankreich und England, Herriot und MacDonald und der Druck der Vereinigten Staaten, der Hauptgläubigernation, führten dazu, dass ein Weg aus der Sackgasse der Reparationen gesucht wurde. Zum ersten Mal stellte man nicht mehr nur Forderungen, sondern fragte, wie sie erfüllt werden könnten. Finanzexperten nahmen sich anstelle von Diplomaten der offenen Probleme an und einigten sich alsbald auf den Plan des Amerikaners Dawes, dessen Devise lautet »Business, not politics«. Die Amerikaner gewährten einen 800-Millionen-Kredit. Neue Zahlungsmodalitäten wurden vereinbart. Die Sanierung der Mark gelang. Deutschland atmete auf. Es folgten Jahre der Konsolidierung und Hoffnung. Hier einige Daten und Ereignisse. Februar 24, Ende des Ausnahmezustandes. Dezember 24, Verluste der Radikalen bei den Reichstagswahlen. Oktober 25, Locarno-Pakt. September 26, Deutschland im Völkerbund. September 26, Versöhnungsgespräch Stresemann-Briand. Dezember 26, Stresemann erhält Friedensnobelpreis. August 28, Kellogg-Briand-Pakt zur Ächtung des Krieges. Juni 29, Young-Plan. Juni 30, vorzeitige Beendigung der Rheinland-Besetzung. Inzwischen aber rollte die Welle der Weltwirtschaftskrise bereits auf Deutschland zu und die alten Wunden brachen wieder auf. Wieder gewannen die Radikalen, wieder versteiften sich die Fronten, wieder putschten Agitatoren die Massen auf. Wieder wurde gegen die Republik, das System, die Novemberverbrecher, wie es jetzt hieß, gehetzt. Erneut Parteienkrieg, Straßenkämpfe, Saalschlachten. Die Wahlplakate des Jahres 1930 veranschaulichen den Geist der Zeit. Weg mit der Alleinherrschaft der Parlamente. Wählt deutsch-national. Brüning, der Freiheit und Ordnung letztes Bollwerk. Wählt Zentrum, Liste 4. Und das ist Adolf Hitler, der allen erzählt, dass er einmal die Macht ergreift, der vor der Feldherrnhalle auf dem Bauche lag und sich in Hanfstengels Bett verkrochen hatte. Deshalb wählt diesmal alles Liste 2, Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Nur einer rettet uns vom Bolschewismus, Adolf Hitler, Liste 1, Nationalsozialisten. Die Bilder auf den Plakaten sind von apokalyptischem Charakter. Chaos im Parlament, Straßenterror mit Hakenkreuz, der Tod als Soldat der Roten Armee. So war die Stimmung. Weltuntergang. Die Masse des Volkes glaubte nicht mehr, dass dieser Staat Wohlstand und Gerechtigkeit sichern und nationales Prestige erringen könnte. So schenkten immer weitere Kreise den Demagogen Gehör, die ihnen den Himmel auf Erden versprachen. Die einen das klassenlose Paradies, die anderen das tausendjährige Reich. Dass es dazu kam, hatte seinen Grund. Trotz des Novembers 18, so musste man sich sagen, die soziale Revolution hatte damals nicht stattgefunden. Sie wurde, wenn auch in anderem Sinn, 1923 nachgeholt mit der Inflation. Der Wert der Mark sank immer tiefer. Ein Dollar kostete 1919 8 Mark. 1920 49 Mark. 1921 74 Mark. 1922 272 Mark. Januar 1923 8000 Mark. Juli 1923 350.000 Mark. August 4,5 Millionen. September 100 Millionen. Oktober 25 Milliarden. November 4,2 Billionen. Soziologisch bedeutete die Abwertung: Die Ersparnisse der bürgerlichen Mittelschichten schmolzen dahin. Reallöhne und Gehälter der breiten Massen verloren von Monat zu Monat an Wert. Die Sachwertebesitzer hingegen profitierten an der allgemeinen Verarmung. Wer schließlich mit Kredit arbeiten konnte, verdiente Vermögen. Da die neu erworbenen Sachwerte wertbeständig waren, die Schulden sich jedoch bald in nichts auflösten. Das soziale Unrecht, das dieser Vorgang nach sich zog, war Wasser auf die Mühlen der Kommunisten. Sie griffen Kapitalisten, Spekulanten, Kriegs- und Inflationsgewinnler an und propagierten ihren Mythos von der allgemeinen Gleichheit, der kommenden Herrschaft des Proletariats und dem klassenlosen Paradies. Entgegen den Erwartungen von Lenin und seinen Freunden, die all ihre Hoffnungen auf die besiegten, gedemütigten, verelendeten Deutschen gesetzt hatten, gewann die kommunistische Bewegung in Deutschland aber nicht allzu viele, jedenfalls nicht genügend Anhänger, um die Revolution, die nächste Phase der Weltrevolution, zu entzünden. Bei den Reichstagswahlen entfielen durchschnittlich 3 bis 4 Millionen Stimmen auf die KPD. Im November 1932 erreichte sie den Spitzenwert von knapp 6 Millionen. Diese Entwicklung kam nicht von ungefähr. Armut und Not, Ungerechtigkeit und Verwirrung förderten freilich die kommunistische Sache. Aber das russische Beispiel schreckte und die Winkelzüge der moskauhörigen Partei stießen ab. Bei dieser Lage der Dinge liefen die Wasser der Geschichte zum größeren Teil ins Flussbett des Rechtsradikalismus, dessen Führer und Agitatoren ihrerseits utopische Visionen an den Horizont der Zukunft projizierten und den Massen Traumbilder nationaler Größe, sozialer Gerechtigkeit und allgemeinen Wohlstandes vorgaukelten. Am erfolgreichsten war Hitler, über dessen Ideen Ernst Niekisch 1931 in seiner Zeitschrift »Der Widerstand« schrieb. Die Stärke der nationalsozialistischen Bewegung liegt in ihrer ungestalteten Umrisslosigkeit. Ihr Programm ist von einer grandiosen Vagheit. Millionen Entwurzelter strömen ihr deshalb zu. Kein positiver Programmsatz hindert sie daran, von der Partei die Erfüllung ihrer mannigfaltig sich durchkreuzenden Hoffnungen zu erwarten. Die Elemente, aus denen der nationale Mythos zusammengewoben wurde, sind jedem erinnerlich, der die 20er und 30er Jahre miterlebt hat. Es genügt, einige Begriffe, Vorstellungen und Appelle ins Gedächtnis zurückzurufen. Wir verzichten bewusst darauf, die prominenten Nazis sprechen zu lassen, die Hitler und Rosenberg und Goebbels, und halten uns an die ernsthaften Köpfe der Zeit, die die Zeitgenossen durch ihre nationalistischen Parolen für den Narzissmus erst reif gemacht haben. Hören wir einige Stimmen. Friedrich Georg Jünger. Der Nationalismus hat etwas Berauschendes, einen wilden, blutmäßigen Stolz, ein heroisches, mächtiges Lebensgefühl. Er besitzt keine kritischen, analysierenden Neigungen. Er will keine Toleranz, denn das Leben kennt sie nicht. Er ist fanatisch, denn alles Blutmäßige ist fanatisch und ungerecht. Er legt keinen Wert darauf, sich wissenschaftlich zu begründen, denn die Wissenschaften schwächen das ursprüngliche Leben durch gerechte Würdigung. Möller van den Broek, der Verfasser von »Das Dritte Reich«. Der tiefste Mythos ist der vom Blute, den wir jetzt erst verstehen sollen. Oswald Spengler, Philosoph und Verfasser des Buches »Der Untergang des Abendlandes«. Das Leben ist das Erste und das Letzte. Es handelt sich in der Geschichte um das Leben und immer nur um das Leben, den Triumph des Willens zur Macht und nicht um den Sieg von Wahrheiten, Erfindungen oder Geld. In unserem Elend sehnen wir uns nach dem Führer. Er ist radikal. Er ist ganz, was er ist und tut ganz, was er tun muss. Der Führer ist verantwortlich, das heißt, er tut den Willen Gottes, den er in sich verkörpert. Mögen Tausende, mögen Millionen sterben, was bedeuten die Ströme dieses Blutes gegenüber diesem Staate, in den alle Unruhe und Sehnsucht des deutschen Menschen mündet? Die Verfechter der trüben Volks-, Reichs- und Führermystik waren von fanatischem Hass gegen Parteien und Parlamente, Demokratie und liberale Gesinnung erfüllt. Hören wir noch einige Stimmen, deren Meinung heute Kopfschütteln erweckt. Möller van den Broek. Die Parteien sind Schwärme von Parasiten am Körper des Reiches. Ottmar Spann, das Haupt der Wiener Soziologenschule. Demokratie heißt Herrschaft der Mehrheit. Die Mehrheit in den Sattel setzen heißt das Niedere herrschend machen über das Höhere. Aus dem Stahlhelm-Handbuch. Die parlamentarische Demokratie bedeutet nicht Beherrschung der Masse für den Staat, sondern Herrschaft der Masse über den Staat. Oder was noch schlimmer ist, Herrschaft staatsfeindlicher Mächte über den Staat. So dachte man damals. Und die Millionen erhofften die Rettung von der Diktatur im Sinne von Lenin und Stalin oder vom Führerstaate im Sinne von Mussolini und Hitler. Wir wissen heute, wohin der Totalitarismus führt. Damals ahnten es nur wenige und auch sie meist nur gegenüber der einen Seite. Tucholsky prophezeite einmal in seiner ironischen Weise: Wenn ein jüngerer Mann an einer verlassenen Straßenecke am Boden liegt, stöhnend, weil er mit einem tödlichen Gas ringt, das eine Fliegerbombe in der Stadt verbreitet hat, dann wird dieser junge Mensch mit einem verzweifelten Blick an den Häusern hinauf zum Himmel empor fragen: Warum? Weil, junger Mann, zum Beispiel in einem Buchladen einmal eine sanfte grüne Lampe gebrannt hat. Sie bestrahlte, junger Mann, lauter Kriegsbücher, die man dort ausgestellt hatte. Sie waren vom ersten Gehilfen fein um die sanft brennende Lampe herumdrapiert worden, und die Buchhandlung hatte für dieses ebenso geschmackvolle wie patriotische Schaufenster den ersten Preis bekommen. Da standen die Bücher, die das Lob des Tötens verkündeten, die Hymnen des Mordes, die Psalmen der Gasgranate. Deshalb, junger Mann. Die jungen Männer, die Tucholsky meinte, hörten nicht. Sie idealisierten weiter den Krieg und das heroische Leben, glaubten an den Führer und träumten von den Visionen der Größe von Reich, Volk und Nation. Und das taten nicht nur die jungen Männer, sondern auch die jungen Mädchen und ebenso die alten Männer und Frauen, sie vor allem, die Bürger und die Arbeiter, Abenteurer mit blauem Blut und aus der Bahn geworfene mit Rang und Würde, die ewigen Landsknechte und die Deklassierten, die ewig Jugendbewegten, die enttäuschten Studenten und die Arbeitslosen, deren Zahl wuchs und wuchs. Sie wandten sich von dem Staat ab, der weder ihre materiellen noch ihre ideellen Bedürfnisse befriedigte, rotteten sich zusammen, gründeten Bewegungen, sammelten sich in Bünden, Gruppen und Verbänden. Sie taten paramilitärischen Dienst und formierten sich zu Parteimilizen, die der Republik das Blut, die Menschen, die Seele entzogen. So kam es zur nächsten Krise. Die guten Jahre waren dahin, die weltweite Wirtschaftskrise zerstörte Wohlstand und Vertrauen. In Deutschland wurden erneut Existenzen ruiniert und die Arbeitslosenzahlen stiegen, wie 7 Jahre zuvor der Wert der Währung gesunken war. 1928 1,4 Millionen. 1930 3 Millionen. 1932 5,6 Millionen. 1933 6 Millionen. Die wieder aufgebrochene Not war neues Wasser auf die Mühlen der Radikalen. Hugenberg, der Führer der deutschnationalen und mächtige Presse- und Industrieboss, fand sich im Oktober 1931 mit Hitler zur Harzburger Front zusammen, der alle vaterländischen Verbände, vor allem der mächtige Stahlhelm, beitraten. Reichskanzler Brüning suchte indessen mit seinem Präsidialkabinett die funktionsunfähig gewordene Demokratie gleichsam einzufrieren und über die Zeit der Not hinwegzuretten. Er regierte mit Notverordnungen unter Ausklammerung des Parlaments. Er war optimistisch genug zu glauben, dass der Damm, den er aufgerichtet hatte, halten würde, bis die Flut des Radikalismus abgelaufen war. Er wusste, Gründe zu nennen. Die Wirtschaftskrise beginnt abzuflauen. Die Lausanner Konferenz mit dem Ende der Reparationen steht bevor. Beschwörend rief er darum seinen Anhängern zu: Nur nicht in den letzten 5 Minuten weich werden. Wir sind 100 Meter vorm Ziel. Aber Brüning hatte kein Glück und Deutschland auch nicht. Der hochgebildete, willensstarke und integre Mann wurde das Opfer von Intrigen und musste zurücktreten. Die Radikalen verzeichneten daraufhin neue Gewinne. Reichstagswahl Juli 1932. Politischer Erdrutsch zugunsten der Nazis. 230 statt bisher 107 Sitze. Die beiden totalitären Parteien, die den Weimarer Staat verneinen, 319 von knapp 600 Sitzen. 19 von 37 Millionen wahlberechtigten Deutschen stimmen für Hitler und die Kommunisten und damit gegen die Demokratie. Es ist hier nicht der Ort, den Todeskampf der Republik Schritt für Schritt zu beschreiben, das heißt zu erinnern an den Staatsstreich in Preußen, Die Experimente des politischen Herrenreiters von Papen und seines Kabinetts der Barone, wie diejenigen seines Nachfolgers, des ehrgeizigen und intriganten Generals von Schleicher. Die Pressionen auf den uralten, kaum noch geschäftsfähigen Reichspräsidenten von Hindenburg. Die Auflösung, Wiederzulassung und der offene Straßenterror der SA. Die Machenschaften oder Unterlassungen der Kamarilla, der Großindustrie, der verschiedenen Parteien, der Gewerkschaften, der Ostagrarier. Tatsache ist, Ende Januar 1933 kam Hitler an die Macht. Man hat später gesagt, mit nur ein bisschen mehr Einsicht, mehr Willensstärke, mehr Charakter oder einfach mit ein bisschen mehr Glück hätte das Unheil abgewendet werden können. Die Wahlen vom November 1932 brachten den Nazis erhebliche Verluste, fast 2 Millionen Stimmen. Von denen allerdings ein großer Teil den Kommunisten zugute kam. Die Nazi-Partei kam durch den Ausschluss Gregor Strassers in eine schwere Führungskrise und bald darauf in eine Finanzmisere, die ihr zum Verhängnis zu werden drohte. So wahr diese und ähnliche Einzelheiten sind, entscheidend bleibt der Umstand, die Republik war nicht zu verteidigen, weil sie sich selbst nicht mehr verteidigte. Das Volk glaubte an die Mythen der Größe, weil es sich trotz oder gerade wegen der erlittenen Demütigungen dazu stark genug fühlte. Wir sagten zu Anfang, die Revision des Versailler Vertrags musste kommen. Es fragte sich nur, wann, durch wen und in welcher Form. Dass die unabwendbaren Veränderungen harmonisch vonstatten gehen würden, war, wir wiederholen es, wenig wahrscheinlich. Dass aber solch ein Unheil daraus entstehen würde, war auch nicht vorauszusehen. Denn wer konnte ahnen, dass gerade in dem Augenblick, da ein wahrer Übermensch des Bösen auftrat, keine Bremse mehr ziehen, keinen Damm mehr halten und dass sich alle Welt von Hitler übertölpeln lassen würde, Anhänger und Gegner, Beteiligte und Zuschauer, die Deutschen und das Ausland. Wir wissen heute, wie Hitler geblufft hat. Wir wissen, dass eine einzige motorisierte Abteilung genügt hätte, ihn bei der Rheinlandbesetzung zum blamablen Rückzug zu zwingen und dass es noch im Jahre 38 keiner übergroßen Anstrengung bedurft hätte, um ihn gewaltsam zur Raison zu bringen. Aber die Welt erlaubte ihm Erfolg auf Erfolg, bis zu dem Augenblick, da es zu spät war. Seit 1929 hatten Parteien und ernstzunehmende Zeitungen gewarnt: Wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Hitler ist der Krieg. Die Warnung nutzte nichts. Der Wahn siegte erneut. Hitler entzündete den Zweiten Weltkrieg, in dem Deutschland noch einmal eine ganze Welt in Atem hielt und an dessen Ende es als Großmacht ausgeschaltet war. Alle Fragen, die in Versailles und in der Zwischenkriegszeit nicht gelöst worden waren, erledigten sich in diesem fürchterlichen Krieg von selbst. Ein Kapitel der Geschichte wurde mit einem Schlag beendet. Die natürlichen Schwergewichte kamen zur Geltung. Die Weltmächte übernahmen ihre Führungsrolle. Die kontinentalen Großstaaten von vor 1914 büßten ihren Vorrang ein. Neue Völker und Staaten drängten nach vorn. Neue Probleme heischten der Lösung. Eine neue Ära brach an.